wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Gate zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Ich bin verlief, schalala. Scheiß Ding ist schon längst rum und ich habe immer noch einen Ohrwurm. Ja, du. Und zwar von einem Ausscheider. Das ist doch eine Ausscheidung, echt. Von einem Ausscheider. Ja. Das ist schon ein bisschen eklig, kann das sein? Geht gut los. Ne? Sehe ich auch so. Ja. So, guck mal, was habe ich hier? CD. Nee, DVD. Auch schön. Was ist da drauf? Pirates of the Caribbean, Nummer 1. Oh. Tja. Habe ich jetzt auf dem iPad. Frühwerk der Schaffensphase, also quasi. Sozusagen, habe ich jetzt auf dem iPad. Alles gut. Mhm. Mhm. iPad, war das nicht so ein Spiel mit Haustieren und so? Ja, genau. Habe ich mir gekauft Kinder? Fürs iPhone. Oh, nein. Dies ist kein Technik-Podcast. Nicht? Nein. Scheiße. Okay, tschüss, macht's gut, schönen Abend noch. Kommt bis gut dann heim, fahrt vorsichtig. Den Scheißwitz machen wir aber auch jedes Mal, ne? Ja. Das ist eigentlich ja kein Witz. Was denn? Alles. Ja, sowieso nicht. Alles ist, das ist alles bitterer Ernst. Ja, Horst Ernst quasi. Das ist alles bitterer Horst. Horst Ernst August. Auch das, wenn es sein muss. Wilfried. Theodor. Willibald. Gutfried. Burgfried. Ich habe ein Lied im Kopf. Du hast ein Lied im Kopf? Ja. Oh je. Was übrigens besser ist, ist, als ein Glied im Kopf zu haben. Das kommt ganz drauf an, auf welcher Seite du stehst. Es kommt auch drauf an. Ja, wir haben die Tiefen des Niveaus schon erreicht. Ja, wunderbar, können abschalten. Ja. Wir haben alles geschafft, was wir uns jemals vorgenommen haben. So, hier, jetzt war's Lied, Kopf, auf geht's. Ich suche die ganze Zeit nach dem Film, woher ich das kenne. Ich glaube, es ist der Comicfilm Alice im Wunderland. Im Wunderland? Im Flunderland. Ja, Flunderland ist abgebrannt. Im Flunderland. Okay, und wie heißt jetzt das Lied? Viel Glück zum Nichtgeburtstag, viel Glück. Viel Glück zum Nichtgeburtstag, viel Glück. Viel Glück zum Nichtgeburtstag, viel Glück, viel Glück, viel Glück. Ich glaube, ich kann... Ich glaube, ich kann ein bisschen weißes Rauschen reinmischen. Du weißt ja, wie das mit dem Gegenschall funktioniert, oder? Ich weiß, dass Gewalt Gegengewalt erzeugt und so. Ach so, ja. Ja, das weiß ich. Ja. Schön. Ah, weißt du übrigens, dass diese Woche unterm Zeichen des Horsts steht? Nö, wieso? Ist Trending Topic gewesen bei Twitter. Ach ja, ja. Warum? Weil wir ja, so, weil Horst super sind. Weil wir so tolle Typen sind. Ja, ja. Nur wegen uns. Ja, genau, nur wegen uns. Ausschließlich. Ich weiß nur jetzt immer nicht, wann wir umgeschult haben und alle beide Köhler geworden sind, aber es ist nun mal so. Ja, ich bin ausgebildeter Köhler, ja. Habe einen Zweitjob als Bundespräsident. Das macht man ja mal so nebenbei. Hast du dir auch überlegt, Stoppschilder vor Schloss Bellevue hinzustellen? Brauchen wir nicht mehr. Ja, braucht man nicht mehr, aber hätte man vielleicht Nein, gebraucht. Nein, niemals. Kann man nämlich nicht umgehen. Niemals. Nein, nur von Fachpersonal. Ja, ja, Experten. Experten. Ausgewiesene ist das eigentlich, Experten. Das hat deine Sieglinde, hat das, glaube ich, getwittert gehabt, oder? Ist Wissensexperte eigentlich ein anerkannter Beruf? Fand ich sehr gut. Habe ich nicht gelesen. Ich lese ja nichts mehr. Ich habe keine Zeit. Du, ach komm, jetzt erzähl nicht. Wenn ich dich sehe, bist du nur am Schreiben. Wo das denn? Wie? Ja, ich bin nicht zu sehen. Ich bin unsichtbar. Ach, du bist meine Tarnkappe. Invisible. Ja. Gott. Und ich bin heiser. God Mode. Du bist heiser. Das heißt, du schreibst professionell fürs Heise-Forum. Oh, der war schlecht. Ja, ich weiß. So schlecht. Ja, ich war heiß. Ja. Mein Gott, entschuldige bitte. Ich trinke jetzt Wasser. Ja. Ja, du hast gelernt. Ja, gelernt durch Schmerz. Siehste? Ja, hat was gebracht. Ja? Siehste? Ich habe mich direkt doppelt und dreifach versorgt. Hm. Wieso habe ich eigentlich keine Ausschläge? Weil du gesund bist. Ich meinte ja eigentlich auch eher bei dem Gerät hier. Optoakustisch? Ja, quasi. So quasi. Mhm. Weil du nicht laut genug bist. Für dich auch nicht? Weil das Yeti scheiße ist. Boah, habe ich eben gerade gepiekt, ey. Oh, ey, das ist total krass. Ich gehe voll in den roten Bereich. Ich glaube, ich muss mich mal runterdrehen. Bin ich jetzt vielleicht etwas leiser? Ja, ich hab dich bis an den unteren Rand des Minimums. So von meiner netten Anlage hier, weil, damit du, der ein oder andere hat es vielleicht gemerkt, das letzte Mal gab es so ein leichtes Oversampling. Da hatte ich dich. Ja, hörte sich nicht gut an, was du da rausgemacht hast. Ja, das Problem war, dass ich dich mit auf der Spur hatte. Ach. Ja. Weil du so laut warst. Ja. Schrei halt. Liegt an dem Yeti, weil das so gut ist. Ja, scheiße. Ich flüstere ja eigentlich die ganze Zeit. Ja, ach, siehst du, irgendwas wollte ich dich fragen. Schon wieder. Ja, ja. Das jetzt du bist wieder ja so eine Mister, Stunde. Mr. Allwissend. Du bist Horst Almighty. Horst Almighty. Ja, das weiß ich. Fällt es dir noch ein oder wollen wir erst noch mal eine Stunde drumherum reden? Ich weiß nicht. Reden wir überhaupt was? Ja, also wir reden wir nicht viel. Wir sagen nur nichts. Ja, ja, ja. Das ist das Schicksal irgendwie. Das ist gewollt. Ah. Das ist gewollt. Muss das? Ja, ich finde ja. Na gut. Mut zur Lücke. Außerdem, was die Politiker können, können wir schon lange. Da wir ja beide Köhler sind, ist alles gut. Braunkohle und so. Zum Beispiel. Macht man doch, oder? Ist das nicht Braunkohle? Nee, ist nicht Braunkohle. Ja, aber Braunkohle hat so einen zweifelhaften Ruf. Alles Braune hat einen zweifelhaften Ruf. Jeder Kacke ist braun. Siehste? Siehste? Nix ist. Ich bin dafür, wir nehmen ein hübsches Rosé da. Was bedeutet? Ja, Reseda halt. Ja, was ist denn Reseda? Erklär das doch mal. Das ist eine Farbe. Ah. Reseda ist eine Farbe. Und nein, die ist nicht rosafarben. Die geht mehr so ins grünlich-blaue. Das ist so wie Türkis, nur ein bisschen anders. Hm. Ich hätte jetzt nämlich eher auf eine Pflanze gedacht. Nee, das ist eine Farbe. Hm. Warte mal, Reseda. Genau, das könnte ich eigentlich. Oh, du kannst mir hier, du schreibst diesmal. Auch Reseda oder Wau genannt, ist eine Pflanzengattung in der Familie der Reseda-Gewächse. Reseda-Kä. Die Reseden sind die einzige in Mitteleuropa vorkommende Gattung der Familie. Ja. Mehrjährige krautige Pflanzen. Ja. Mhm. Super. Stehen in den Achseln von Tragblättern. Die haben Achseln? Ach, die Blüten. Sind die wenigstens rasiert? Ich will es schwer hoffen. Ja, so. Finde ich übrigens schlecht, dass jetzt wieder Sonnenschein. Ja, traumhaft. Anderes Thema jetzt halt erst zwischendrin. Wir können gleich zu deiner Sonne wieder zurückkommen. Nee, ich will keine Sonne mehr. Okay, du schreibst diesmal die Links mit. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Gut. Und dann schreibst du aber die rechts mit. Ja, kann ich machen. Okay. Weil es ist nämlich immer so, dass der Horst nämlich immer die rechts mitschreibt normalerweise und der Horst immer die links mitschreibt. Und ich habe das jetzt mal beschlossen, dass wir es andersrum machen. Okay. So, da ist dein Link. Habe ich den schon mal in den... Ja, kannst du alle da reinschmeißen, dann weißt du, dann muss ich nur copy-paste. Weil das ist komfortabel. Weil wenn ich die alle, ich muss mir den ganzen Scheiß dann nochmal anhören. Ja? Also ich muss mir den Scheiß ja schon mal anhören, wenn ich hier mit dir verzapf. So. Ja, das ist ja auch deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Ja, eben. Aber dann muss ich mir den Scheiß nochmal anhören, damit ich die Links rausschreibe. Dann muss ich mir den Scheiß nochmal anhören, ja? Damit ich höre, ob das auch richtig schön ausgepegelt ist und alles toll klingt und alles so einigermaßen synchron ist. Warum hat das letzte Woche nicht hingehauen mit dem toll klingen? Also du klangst ja wirklich fantastisch, aber ich... Ja gut, das... Du hast meine Stimme verfremdet, du hast mich verzerrt. Nein, dazu muss man wissen, dass ich in der Software, die ich hier immer nehme, ja, ich generell erstmal alle Filter rausnehme. Bei mir. Ich klinge wirklich so toll. Ja? Mhm. Und ich weiß nicht, was du immer so treibst, aber... Du schickst mir da immer so eine verkorkste 32-Bit MP3-File. Und ich hole halt das Beste raus, was ich kann. Ne? Das ist der original Bitcrusher-Sound auf dem Schäbchen-Tisch. 8-Bit-Sound, yeah. Ich muss dir hier sagen, ich klinge immer so toll. So, komm, Achtung. Und das war jetzt kein Darmwind. Nein, das war meine Flasche, die ich gerade live geöffnet habe. Wieso mal drehst du dir selbst den Kopf auf? Ja, weil es Spaß macht. Musst du auch mal probieren. Okay, nee. Ich habe da keinen Schraubverschluss. Und jetzt rülpst nicht in die Flasche rein. Es gibt immer so Gegenwind. Was benutzt du denn? Benutzt du Audacity? Nee, so ein Scheiß. Audacity! So ein Scheiß nehme ich nicht, außerdem heißt es Audacity. Ist doch Open Schurze. Ja, das ist Open Soße ist das. Nee, das Problem an der ganzen Sache war, also ich nehme nicht Audacity, das übrigens Audacity heißt und nicht Audacity. Nein, das heißt Audacity. Autostadt. Autocut, was? Nee, Autostadt. Achso. Nehme ich nicht, weil es da ganz intensiv zu diesem Überklingen der Stimmen kommt. Also das habe ich schon festgestellt ganz, ganz oft, wenn ich Audacity genommen habe, habe ich immer meinen Gesprächspartner mit auf meiner Spur gehabt. Aber das hast du doch jetzt auch wieder. Das hatte ich das letzte Mal, weil ich eben gerade nochmal geguckt habe, unser Gesprächsfenster, ja, auf dem, wo in der unteren Seite die Lautstärkeanzeige ist. Das interessiert doch kein Schwein. Kannst du das nicht ein bisschen einfacher erklären? Oh Mann, ey, lass mich doch ausschweifen. Die Leute lieben meine Ausschweifungen. Das merkt man in den Kommentaren. Ja, weißt du, die müssen die nicht kommentieren. Nein, pass auf, die müssen nicht kommentieren, weil ich alles so ausschöpfend zustimmt. Erkläre. Ja, die nicken alle zustimmend. Richtig. Ja? Nur weil du das nicht hinkriegst, ja? Nein. Chat zu laut. Deswegen deine Stimme auf meiner Spur, weil mein Kopfhörer halt zu laut war. Ich kann meinen Kopfhörer noch ein bisschen runterdrehen. Warte mal. Okay. Ich mach jetzt auch meinen Kopfhörer ein bisschen leiser. Ah, guck mal. Hast du schon Flatter? Ich? Nee. Ja, so ein Scheiß. Ich meine jetzt so als Horst. Nö, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich da keinen Invite habe. Und ist doof. Mag ich nicht. Achso, ja, dann brauche ich ja auch keinen geben. Ja, das ist ja mit Kosten wieder verbunden. Ja. Man kann nur kriegen, wenn man auch gibt, quasi. Ja, ich will aber nur kriegen. Dann müssen wir einen Spenden-Button einbauen. Das können wir machen. Und dann kriegen wir faulige Tomaten zugespendet. Das ist auch okay. Ja, denn daraus kann man Ketchup machen. Siehst du? Weil aus was anderem wird der ganze Ketchup nicht gemacht. Aus fauligen Tomaten. Isst du Ketchup? Ja. So Pommes mit Ketchup? Ja. Wobei ich keine, also zu Pommes ich lieber Mayonnaise mag. Ich mag eigentlich zu nichts Ketchup. Also ich esse es mal, also da muss ich richtig Lust drauf haben, dann esse ich es auch, aber in der Regel, wie gesagt, esse ich zu Pommes lieber Mayonnaise und ja, nö. Den Rest, ja, wozu isst du sonst noch Ketchup? Ich weiß nicht, ich habe das mal so irgendwie im Kopf, dass irgendwelche Menschen früher Spiegeleier mit Ketchup gegessen haben. Rührei? Ja, ich kenne es mit noch Rührei. Ekliger. Stimmt, da war was. Ah, so einen Scheiß esse ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ernährst du dich gesund? Ja, klar. Das kam viel zu schnell, das glaubt dir doch kein Schwein. Nein, echt, also ich esse sehr ausgewogen. Ja. Also ich esse auch nur einmal am Tag. Und das heißt immer? Den ganzen Tag, genau. Ja, dachte ich mir schon. Und ich esse wirklich nur nahrhafte, vollwertige, gesunde Kost. Ja? Rumpsteaks. Mhm. Ja, das ist sehr gesund. Zwiebeln. Ja, puppt man gut von. Ja. Ja, und das war's eigentlich. Nee, ich habe gelogen, ich esse zwischendrin nochmal French Fries. Nein, kleine Kinder und Franzosen. Weißt du? Was? Wieso denn Franzosen? Soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja, komm, wenn du jetzt hier schon anfängst, dann kannst du damit auch wieder direkt aufhören hier. Okay. Magst du Franzosen? Ich habe noch keine richtig kennengelernt. Nicht? Nee. Gut. Also, ich schon? Mir ist jetzt keiner so richtig bekannt, würde ich sagen. Also ich kenne Franzosen und ich mag sie nicht. Das ist jetzt aber fernab von Ausländerfeindlichkeit, sondern... Nein, das ist reine Asympathie. Aha. Also mir geht die Art und Weise von denen, die ich jetzt kennengelernt habe und das, was ich so in... Ich war ein paar Mal in Paris und was ich so mitbekommen habe... geht mir diese Kultur, also die Gemeinschaftskultur, also nicht die Kultur als solche, massiv auf den Keks. Wie die Leute dich dort behandeln zum Teil und wie du angeguckt wirst und nö. Allgemein angeguckt wirst oder weil die Menschen merken, dass du nicht zu ihnen gehörst, oder? Beides. Da habe ich übrigens ein dolles Ding. Also so doll ist das gar nicht. Ich war mal in Amsterdam im Anne-Frank-Haus. Ja. Und ja, so aus Interesse will man sich das vielleicht mal angucken und ein bisschen informieren und so. Man hat ja schon viel über diese Zeit gehört, gelesen, gesehen, vielleicht im Fernsehen. Also dabei war ich zum Beispiel nicht. Und ich habe persönlich ein gewisses Verhältnis zu dieser Zeit, weil meine Großeltern beide im Arbeitslager waren. Und ja, dort nicht gut behandelt worden sind, wie fast alle Menschen im Arbeitslager. und deswegen auch emotional eine bestimmte Beziehung dazu habe und nicht jetzt unbedingt in der Welt rumlaufe und irgendwie Ideologien vertrete, die jetzt sehr gegen irgendwelche Sachen sind. Aber naja, ich habe meine Meinung und meine Meinung finde ich schon, ist eigentlich so für mich die richtige. Und bin dann im Anne-Frank-Haus gewesen und dort sind viele, viele Prospekte. So, die kannst du hier nehmen, so Flyer, und dann kannst du hier durchlesen, hier wird das erklärt, hier ist das und so. Und die gibt's auf zig verschiedene Sprachen. Ich glaube, es waren 30 verschiedensprachige Flyer dort ausgelegt. Und wie das nun mal so ist, habe ich wie in einem Automatismus mir den Flyer mit der deutschen Flagge drauf rausgenommen, um das auf Deutsch zu lesen, obwohl ich, weil viele Holländer nicht so gut über Deutsche gut sprechen, habe ich mir angewöhnt, in Holland hauptsächlich Englisch zu sprechen. Und habe da ganz automatisch nicht nach einem englischen, sondern nach einem deutschen Flyer gegriffen und habe dann bitterböse Blicke von anderen Menschen, die dort waren, geerntet. So als wäre ich einer der Täter. Ja. Und zwar wirklich auch in dieser Art abfällig und so. Und wenn man einfach nur eine Sekunde länger nachgedacht hätte, hätte man gedacht, ja gut, wenn der jetzt dafür wäre, wäre der ja nicht hier. Sondern der informiert sich ja über negative Sachen und der das lässt auch keinen kalt, wenn du dort in dem Haus bist und wenn du dir die Sachen anguckst und anhörst und durchliest. Aber das fand ich extrem fremdenfeindlich und naja, ich hasse es, abgestempelt zu werden für irgendwelche Geschichtsdinger, mit denen ich halt persönlich nicht verknüpft bin und gegen die ich aber nichts machen kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, du. Ah, die Stimmung ist schlecht jetzt. Ja. Das ist ein scheiß Thema. Ja. Dann weinen wir jetzt ein bisschen. Nee, also komm. Nein. Och, jetzt heult der schon. Ich bin doch das Weichei. Ja. Ja, nein. Ey, ich hätte es ja fast abgekauft, ne? Ja, also wenn ihr mir noch einen Zehner gegeben hättet, hätte ich es ja abgekauft. Ja, du bist so käuflich. Ja, normal. Du nicht? Ja. Du hast ja einen Flatter-Button, also ja. Ja, okay. Ich habe auch einen Spenden-Button. Siehst du? Ja. Ich nicht. Mich prägt der Altruismus. Erkläre doch bitte den Begriff Altruismus. Och, Altruismus. Ja, wenn du so Klugscheißer-Worte benutzt, musst du die auch erklären. Ja, können. Altruismus bedeutet, dem Wohl der Gemeinschaft oder dem Wohl der Gesellschaft hinzuarbeiten, ohne selbst eine Entlohnung dafür zu bekommen. Oh, das hast du aber toll formuliert auch. Na? So bin ja? ich. Ja? Finde ich herrlich. Ja. Du ziehst immer über mich her, dass ich nicht in der Belletristik zu Hause bin und dass ich da eher so die klassische Literatur lese. Ja, ich lese halt auch mal ein Wörterbuch auf dem Klo. Ja, erweitern Sie Ihren Wortschatz in 3 Kiloschritten. 25 Worten. Ne? Ja, aber so habe ich echt mal... Ich habe unglaublich Durst, weißt du das? Was? Ich habe unglaublich Durst. Dann trink was. Kann ich weiterreden? Ich habe schon getrunken. Na, verdammt. Ich kann das so gut runterstürzen. Ah. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß, so habe ich Englisch gelernt. Also so habe ich nicht gelernt, sondern meine Vokabeln erweitert. Beim Kacken? Ja. Machst du eh nichts. Also sprichst du einen Scheiß Englisch? Ja, sozusagen. Ja? Du sitzt da rum, du machst nichts. Andere lesen irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Bücher. Ich habe damals Wörterbücher gelesen. Jetzt mal ohne Scheiß. Also eigentlich doch mit Scheiß, aber an und für Pfirsich oder an und Melone kann ich nicht verstehen, wie jemand ein Buch mit in das Klo hineinschleppt. Bei einem Magazin oder einer Zeitschrift kann ich das noch verstehen. Wobei ich von vielen Frauen schon gehört habe, dass sie das überhaupt nicht verstehen können, warum jemand überhaupt Lektüre mit auf Klo nimmt. Weil meine auch. Ist nicht der angenehmste Ort so quasi, aber anscheinend doch so erleichternd. Das verstehe ich nicht. Aber jetzt zurück zum Thema. Zeitschriften, Magazine, kann ich noch verstehen. Wenn man die durch hat, dann kommen die irgendwann aufs Altpapier und so. Aber die zugeschissenen stinkenden Bücher wieder ins Regal reinzustellen, weil die will man ja nicht loswerden, Buch habe ich durch, gut, weg damit. Die voll zu stinkeln. Das riecht doch nicht. Das ist Zellulose-Zeugs. Ja. Da ist Luft drin und. Ja, ich kack doch nicht in das Wasser. Buch rein, sag mal. Der Geruch verteilt sich und Wasserdampf im Badezimmer und so. Ja, aber ich lüfte doch. Also sag mal. Ja, du entlüftest, aber das Buch nimmt auf. Nein, ich lüfte doch auch das Bad. Also ich weiß ja nicht, wie du das zu Hause handhabst, ja, aber ich mache da nicht Bunker und koffer da alles zu und lasse es dann so von Einzug bis Auszug. Ich bin wohlweislich hingegangen und habe eine zweifach verriegelte Doppeltür mit Luftundurchlässigkeitsschaum drumherum eingebaut, damit das bloß nicht rauskommt, wenn ich da mal auf dem Klo hocke. Ja. Es würde der Menschheit nicht gut. Aber. Ich habe eine separate Sauglocke über dem Scheiß aus. Also nimmst du jetzt mal ohne Scheiß, nehmen wir das hier schon auf? Ja klar, egal. Toilettengeschichten, das wollen die Leute hören, das interessiert sie. Ja? Würden unsere Politiker mal darüber reden, ja, da wird sie auch mal vielleicht der ein oder andere ernst nehmen. Oder Horst nehmen, je nachdem. Das hört sich an wie hingekackt und hingeschissen und heute ist es sogar fast noch wahr. Ja, nimmst du eigentlich deinen Rechner mit aufs Klo? Nee. Nicht? Nein. Warum nicht? Ich habe doch ein iPhone. Aber vor deinem iPhone. Oder wenn das jetzt gerade leer ist. Nee. Ja. Was ich allerdings mal gemacht habe zu Zeiten, wo wir noch große geräumige Badezimmer hatten und nicht in der Kellerhütte wohnen mussten. Ja. Ich meine, als die Menschen erstmal rausgekriegt haben, dass ich ein Horst bin, durfte ich natürlich nicht mehr in einem Penthouse wohnen. Seitdem habe ich dann auch nicht mehr den Rechner mit ins Badezimmer genommen zum Baden und Film gucken dabei. Das habe ich auch gemacht. Das ist sehr großartig. Aber wir haben keine Badewanne mehr halt jetzt hier. Ja, ich hab nur eine Badewanne. Das ist auch scheiße. Aber ich ziehe bald um, da habe ich ja beides. Und sogar ein Gäste-WC. Ja, ich will auch noch dieses Jahr umziehen. Ja. Ja. Ja. Aber ein Gäste-WC brauche ich nicht. Ich empfange niemanden. Ja. Bei dir darf keiner aufs Klo. Nee. Nein, ich will ja auch eigentlich nur ein Klo für mich. Ja, nee, das gibt's auch nicht. Nicht? Nee. Sieht doch dann wieder aus wie hingekackt und hingeschissen. Das hatten wir doch heute schon. Ja, macht doch nichts. Ich bin wirklich heiser und meine Nase ist zu. Oh, dir fällt auch immer was anderes ein. Ich muss doch irgendwie hier Leben reinbringen in die tote Bude. Oh, ja, mit deinem komischen Öl ist meine Nase ist zu. Ja. Ja. So, super. Nee, ist immer noch nicht frei. Warte, das kann ich noch besser. Sie hörten den Paarungsruf des nordafrikanischen Elefantenbullens. Benjamin Blümchen, Horst. Ist das ein nordafrikanischer Affe oder ein indischer? Affe. Das ist mir Elefant. Scheißegal. Ich kenne die Ohren von dem nicht. Allein von dem könnte ich es dir sagen. Kommst du auch wieder näher ans Mikro oder? Was ist dein Lieblingstier? Ah, ich glaube hier die Regelung hat sich wieder selbstständig runtergeregelt. Durch diesen super laut Angriff. Ja, was machst du denn eigentlich immer mit deinem? Ich tröte da rein. Ja, du trötest da rein. Du bist echt so eine Tröte. Was ist denn dein Lieblingstier? Meins? Ja. Ich habe zwei. Meins und zwar den Wombat. Gepaart? Der Wombat ist mein ungeschlagenes aller Lieblingstier. Weil er einfach nur. Also wer keine Wombats kennt, guckt euch Wombats an, die sind so geil, wenn sie schlafen. Weil Wombats, das muss ich gerade erzählen, Wombats schlafen nicht, indem sie sich irgendwo hinlegen, sondern die laufen irgendwo, lalalalalala. Und wenn sie müde werden, ja, dann fallen sie einfach um. Liegen auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt und liegen dann da und schlafen. Ich finde das voll großartig und es sieht total sympathische Tiere geil aus. Und mein zweites ist der Koala. Koala. Koala. Kuala Lumpur? Nein, nicht Kuala Lumpur, sondern der Koala-Bär. Und warum der Koala-Bär? Weil, das geht zurück auf eine Fernsehsendung, die ich gesehen habe, die ich sehr erstmal erheiternd fand, bis dann, es geht darum, dass Koala-Bären ja Eukalyptus fressen, die jungen Koala-Bären aber keinen Eukalyptus verdauen können. Denen fehlt nämlich ein Enzym. Und dieses Enzym nehmen sie auf eine, ich sage mal, spezielle Art und Weise auf. Ich ahne Schlimmes. Ja, indem sie den Kot der Mutter fressen. Oh, du sagst in dieser, wir kommen heute nicht mehr über die Scheiße raus. Und in dieser Fernsehreportage sahst du so einen Koala, der so nach unten gebeugt irgendwas fraß, den Kopf hob, in die Kamera schaut und dann so einen richtig braunen Mund hatte. Es sah so ekelhaft, aber doch so lustig aus. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt zum Podcast. Ich verabschiede mich jetzt hier raus und bin am Kotzen. Boaxen! Es sah geil aus, ja. Und seitdem finde ich Koalas großartig. Ich würde sie nie im Leben anfassen, aber ich finde sie großartig. Ich finde sie kotartig. Ja, kotartig. Da doch lieber der Wombat. Nein. Ja, aber wir haben doch schon zwischen, also wir haben doch jedes Mal so eine kleine, so ein Metathema, oder? Wo ihr immer wieder. Die Folge dieser Woche ist gesponsert von dem Wort Code. Kackdreck. Ja. Ja. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Zwischen? Tieren. Das eine ist mir gerade empfallen. Das eine ist, dann war es nicht toll. Doch, das ist super. Super. Aber ich finde das so. Ja, sag schnell. Schnell. Danke. Ich finde es optisch so wunderbar, dass ich nicht mehr genau, also ich würde das Tier jetzt nicht halten wollen oder so. Aber naja, ich finde den Maki toll. Den Maki? Ja, das ist das Viech, was es mal in dieser Arak-Werbung zu sehen gab. Mit diesen ewig großen Augen. Ja, die erst ganz schmal sind und die dann so weit so aufgehen. Ja. Fand ich ganz, ganz klasse. Ich kannte diese Szene schon vorher, bevor Arak sich das zu eigen gemacht hat. Das ist ja irgendwo kursiert das auf YouTube. Ja, ja. In millionenfacher Ausführung. Weil sie alle copy-pasten. Ja, zu diese Recht. Urheberrechtsverletzer. Bei diesem Viech zu Recht. Also ich finde das unheimlich goldig, jawohl. Dieses Viech finde ich sehr toll. Es gibt auch so ein zusammengeschnittenes Video mit OMG Cat und dem Maki. Finde ich auch ganz klasse. Aber das ist halt so das Tier, was ich ganz grandiosig finde. So rein optisch, weil ich das so lustig finde. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich. Moment. Das ist so groß. Katzen allgemein sehr gut. Lolcats. Also ich finde, ja, Lolcats finde ich auch super. Also ich finde, Katzen-Content ist immer sehr wichtig. It's Cataday, post some fucking cats. So ungefähr, ja. Und ganz besonders mag ich eine Katzenart, und das sind Geparden. Geparden, warum Gi? Ja, es sind, soweit ich weiß, die schnellsten Landsäugetiere, die es gibt. Das ist richtig, ja. Und sie sehen unglaublich wuschelig und kuschelig aus, wenn sie klein sind. Und behalten das auch noch in das Alter, aber haben trotzdem was mit den gemeinen Hauskatzen irgendwie noch. Und bewegen sich extrem elegant. Also ich finde die ja sehr, sehr, sehr windhundartig. Also die sind überhaupt nicht... Von der Statur her meine ich jetzt. Die sind sehr gestreckt, aber goldig gestreckt. Also sie sieht so super elegant aus. Und ich finde diese Tränen, die sie haben, unglaublich. Also wenn man jetzt so einen Leopard und einen Gepard so flüchtig anschaut, dann weiß man manchmal nicht genau, welcher ist. Also Leopard ist größer und der Gepard hat so schwarze Tränen im Prinzip, so fellmäßig, ja, die aus den Augen raus Tränen an den Nasen lang. Daran kann man die Geparden erkennen. Und ich finde die echt wunderschön. Und ja, ich war mal kurz davor, einen zu streicheln, aber irgendwie ist es dann doch nicht dazu gekommen. Der ist weggelaufen. Also, der ist weggelaufen. Hat er Angst vor dir? Ja, das war in Israel. Die sind da ziemlich zahm gewesen. Also die gehörten irgendwie dazu einer Farm. Aber ich war denen irgendwie unbekannt und deswegen wollte der sich nicht streicheln lassen. Boah, ja. Was ich sehr schade finde. Ja. Ich meine, ich kann ihn verstehen, ja? Würdest du dich freiwillig von so einem Horst streicheln lassen? Also, wenn ich der Horst bin, würde ich zweimal drüber nachdenken. Siehst du? Jetzt versetze ich einfach mal in den armen Geparden rein. Ja. Ja. Der hat gesagt, ich bin das schnellste Landsäugetier, ich renne. Dann mache ich das doch mal. Nee, also ich finde Geparden echt super toll. Ja. Okay, ja. Ich mag so, wenn Katze, dann große, fette Katzen. So Löwe oder nee, was? Nee, Löwe ist Löwe. Ach, Löwe. Also keine Großkatzen, meinst Nein, du Nein, doch, damit? Großkatzen schon, aber dann eine richtige Großkatze. Nicht da so Löwe, nicht mal Geld für den Friseur. Tiger. Weißt du, König des Dschungels, aber dann kein Geld für den Friseur haben. Das ist aber Das ist übrigens der großartigste Filmbösewicht. Ja, mag sein, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Macht nichts. Scar, toll. Nein, ich mag Tiger. Tiger. Du Tiger, du Puma, mir kommt's gleich. Nein, der Tiger. Nicht der Puma, der Tiger. Oh, du riechst wie Puma. Ja, hörst du den Bot, hörst. Ja, egal, der war schlecht. So, jetzt haben wir auch die Muschis durch. Ach Gott. Ja, und die Uhrzeit bin ich unkreativ, merkst du es? Aber letztes Mal war doch viel später. Ja, da werde ich wieder kreativ. Da habe ich meinen toten Punkt überwunden. Den habe ich ja aktuell immer noch. Den toten Punkt? Ja, den Dödenburg. Ja, dann ist es natürlich großartig getimed gewesen, muss ich jetzt mal sagen. Ja, aber ich habe den toten Punkt ja nur bekommen, aufgrund dessen, ja? Weil du so lange gebraucht hast für deinen Scheiß. Weil ich für meinen Scheiß so lange, ja, jetzt bin ich's wieder. Ja. Ja. Ja. Ja. Entschuldige bitte, dass ich... Nein, da gibt's nichts zu entschuldigen, ja. Das ist schon zu spät. Ja, ist gut, tut mir leid. Das kauft dir doch kein Schmerz. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich wollte es mal gemacht haben. Nee. Wollen wir sehen, wie du dich fühlst den ganzen Tag. Ich fühle mich gar nicht. Ah, ja. So. Hat sich ausgefühlt. Ausgefühlt. Mhm. Bist du leer gefühlt? Ja, komplett. Ja. Ich bin da musst so du, da musst du neue Haarpflegeprodukte nehmen. Gartobi gefühlst echt. Oh, das ist ein Scheiß. Got to be habe ich auch was von. Superkleber oder so. Ja, egal, aber ich nenne doch mein Aha-Machzeug nicht gefühlsecht. Was ist das denn? Damit man da noch durchstreichen kann. Ja, super. Wuscheln. Das ist sowieso der größte, eine der größten Betrugsformen überhaupt. Wo sie Moment, sagen, ne? Was? Moment. Roter Bulle. Ich mache was gegen meinen toten Punkt. Roter Bulle. Das ist eine der größten Betrugsindustrien der Welt. Haargel, Wachs und so ein Scheiß. Weil die labern alle 24 Stunden super halt. Ja, Pfeifendeckel, das hält noch nicht mal 2 Stunden. Was denn? Mein Gatobi-Zeug, ja? Gibt es als Kleber und Superkleber. Ja. Der Kleber, der hält, wenn du es willst, 15 Wochen. Ja, klar. Der Superkleber dagegen hält fast gar nicht. Ich kann mir auch Patex in die Haare schmieren, das hält auch 4 Monate. Ich verstehe nur immer noch nicht, warum der Kleber so gut hält und der Superkleber so gut wie gar nicht. Ja, ist umgekehrte Psychologie. Aber bei dir ist das doch kein Wunder. Warum? Ja. Das ist wie früher bei mir. Mir sind auch meine Haare immer vom Gesicht weggerannt. Da habe ich auch nichts reinmachen müssen. Ja, das sind halt Horsthaare. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Ja, doch an den Seiten. Genau. Ich bin der Tonsurhorst. Der Tonsurhorst. Ah, jetzt müssen wir eigentlich Schluss machen. Das war der Superknaller-Gag. Das war der Superknaller-Gag. Darauf haben wir seit Wochen und Monaten hingearbeitet, um den Tonsurhorst zu entdecken. Das war der Ziel dieses Podcasts. Ja, danke, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, warum auch immer. Ja. Aber ihr sagt uns ja auch nicht, was ihr gut oder schlecht findet. Ja, ey, komm. Das kann man nur großartig finden. Das ist einfach der Worte überflüssig. Ah, du meinst, es gibt keine Worte, die das angemessen beschreiben können. Richtig. Ich glaube allerdings, dass es auch in die andere Richtung geht. Es ist egal. Du musst dich selber nur für toll halten, da halten dich alle anderen auch für toll. Habe ich immer wieder festgestellt. Es ist nur der ein Superheld, der sich selbst für super hält. Eben. Ja, da ist was dran. Mhm. Deswegen. Wenn man das dann den Menschen noch verkaufen kann, dass man sich selbst... Boah, ich finde ja Menschen toll momentan. Echt? Ja. Ich mag Tiere lieber. Schmecken manchmal auch besser, ja. Nicht recht. Nur manchmal, meistens. Manchmal. Manchmal. Manchmal. Du immer schon mit dem Eschen rum. Ja. Frag nicht, woher ich das weiß. Ja, was? Ja. Ich möchte, dass wir heute... Wir alle feiern. Und zwar die Klindemeisel. Wen? Was? Die Klindemeisel. Die Klindemeisel? Warum? Ja, weil die sagt dazu auch nichts mehr. Diese Klindemeisel. Mir fällt nichts ein heute. Ich bin echt leer gequatscht. Ja, das kommt. Ich bin wirklich leer gequatscht. Ich habe so viele, also das Ding ist nicht, dass ich genug gequatscht hätte, sondern das Ding ist, ich habe zu viele Leute quatschen hören. Du hast zu viele Leute quatschen hören. Ja, dann musst du mal Durchzug schalten. Ich höre Stimmen. Ich sehe tote Menschen. Ich höre lebendige Menschen. I can see them. Dump. Dump. Kennst du das T-Shirt? People? No. No. Gibt's ein T-Shirt? I can see dumb people walking around like normal people. They're dumb. Total großartig. So geil. Wo gibt's das im Nerdshop? Nee. Neben Nerdshop habe ich nicht gesehen. Muss mal EMP oder so gucken. Da gibt's das, glaube ich. Ist das nicht elektromagnetischer Impuls? Das ist EMI. Elektromagnetischer Impuls. Obwohl Puls geht auch. Ja, Puls. EMP, ja. Ach, mir doch egal. EMI, das ist, genau, die haben es wahrscheinlich EMP genannt, weil die EMI, ja, diese Plattenfirma, noch so ein Piratending, ja, die mir nur Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt habe ich noch ein Thema. Hahaha, Freunde, jetzt geht's. So, ne? Die ja auch nur Geld aus der Tasche ziehen wollen. So, jetzt aber mal richtig. Was für eine Scheiße soll denn das mit dieser dummen Urheberrechtsabgabe, ja, für Computer? Was soll denn der Scheiß? 15 Euro? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ihr Deppen? Ja? Gibt's nicht auch irgendwas mit 17 Euro? Oder 17 Euro? Mir doch egal. Jeder Cent ist da einfach zu viel. Das ist. Was soll das denn? Du kannst ja mit einem Video abspielen. Ja, deine Mutter. Das ist, was soll das denn? Mann, man kann es auch übertreiben. Deppen. So, kann ich auch. Jetzt sind wir im Niveau total. Ja, nee, habe ich nicht recht? Runter. Aber es gibt doch die Urheberrechtsabgabe sowohl für Drucker, für PCs und als auch Computer, Kopierer. Ja klar, weil du damit, also ich habe gedacht, das hängt damit zusammen, dass es eben davon abhängig ist, ob du damit urheberrechtlich geschütztes Material herstellen kannst. Ne? Nicht vervielfältigen, herstellen. Ja, vervielfältigen oder herstellen. Wenn du es vervielfältigen kannst, kannst du es damit auch herstellen. Ja, wenn ich herstelle, dann, wenn ich Komponist bin, dann stelle ich auch her und will aber selber die Urheberrechtsabgabe eventuell haben. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist ja, da geht es ja darum, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, also ich habe gedacht, es geht darum, dass du halt, wenn du was vervielfältigen kannst, kannst du es auch herstellen. Ja, also es ist ja mal, rein prinzipiell ist das ja mal egal. Du zahlst ja auf CDs und DVDs, zahlst ja die ganze Zeit schon, das ist ja alles überhaupt kein, das ist zwar auch lächerlich eigentlich, aber naja, gut. Ja, aber was da jetzt, das ist jetzt mir wieder ins Gedächtnis bekommen. Und vor allem, wie teilweise unsinnig beziehungsweise hirnrissig diese Berechnung auch wohl zustande kommen. Das verstehe ich halt nicht. Was soll das denn? Meine Güte. Also, man kann es treiben, man kann es übertreiben. So, diese ganze GEMA-Kacke ist sowieso ein Mist. Da könnte ich jetzt eigentlich eine Geschichte erzählen, aber da komme ich wieder in Teufelsküche, wenn ich die erzähle. Ja, Kochen ist nicht für jedermann heute geeignet. Die Vergütungspflicht, Paragraph 54, Urhebergesetz. Ja. Absatz 1 ist nach Art eines Werkes zu erwarten, dass es nach Paragraph 53 Absatz 1 bis 3 vervielfältigt wird. So hat der Urheber des Werkes gegen den Hersteller von Geräten und von Speichermedien, deren Typ allein oder in Verbindung mit anderen Geräten, Speichermedien oder Zubehör zur Vornahme solcher Vervielfältigungen benutzt wird. Kann ich mir reden. Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung. Ja, aber das kriegt der doch nicht. Nee, das kriegt er im Leben nicht. Ja, also, was soll das denn? Dann ist recht. Das Pack. Drauf. Bundesregierungspack. Ja, was machen wir denn hier mit der Regierung? Ja, wann stürzen wir die denn? Absetzen. Nee, absetzen muss er erst stürzen. Nee. Doch, man muss sie stürzen. Die kriegen Verfallsdatum so auf Kuchen. Die Stirn und fertig. Ja, dann sagen die aber das Mindesthaltbarkeitsdatum. Also sind wir mindestens nur bis dann? Ja, und dann nein, aber da geht es um öffentlichen Schutz und da ist das Mindesthaltbarkeitsdatum damit verglichen, also damit gleichzusetzen, dass du spätestens da wegwerfen musst. Ich bin dafür, dass okay, wir das aber ich glaube, MHD auf morgen setzen, was? Also ich bin nicht politikverdrossen, aber ich bin Partei und Politiker verdrossen irgendwie. Aber meiner Meinung nach haben extrem viele dieser Menschen dort oben ihr Haltbarkeitsdatum schon über mehr als nur ein Jahr. Und noch viel länger überschritten. Ja, also ich kann nur, ich hab ein Intro. Warte mal, das muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Ich habe das letzte Mal, habe ich dran gerätselt. Oh, was wollte ich noch als Intro haben? Das ist mir nicht eingefallen, da habe ich dann den Dings genommen. Kennst du den eigentlich? Was ich da gemacht habe? Erinnere mich nochmal dran, ich habe das zwar vor 2 Tagen erst gehört, aber I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. Ah, ja. Das finde ich. Ja, kannte ich, aber fand ich da beim ersten Hören schon nicht so doll. Nicht? Ich finde das lustig. Nee. Ja, du drängst ja sowieso immer allen deinen komischen Humor auf. Ja. Da, so auch jetzt wieder. Ja, ja. Das scheint dir irgendwie im Blut zu liegen. Ja. Oh, ihr werdet so lachen. Ihr werdet so lachen. Ja, dann fängt das Ganze wenigstens. Das ist voll cool. Vor einer knappen Stunde haben die Leute das erste Mal gelacht und das war das letzte Mal. Und jetzt hören sie uns, wie wir aus der Nummer nicht mehr rauskommen. So, nee. Ja, dann hör dir doch das ganze Fallobst, was da bei uns in der Regierung rumhockt, hör dir das doch mal an. Ja, da diese dumme Plöpp, was? Also, die dumme Plänzkuh von wegen hier Frau Familienministerin, ja? Die selber nicht auf die Reihe Sieglinde? Kriegt. Sieglinde ohne Kinder? Ja, die von der Kleie, keine Ahnung. Nee, das ist sie doch gar nicht. Nee, ich sehe es nicht. Ach nee, die war nee, das. Das ist doch das so ein Kind. Was sind die, das was ist sind so jetzt? Ein kleines Mädchen. Was kann die jetzt? Jetzt will die in Schloss Bellevue. Ja, nee, darf sie ja nicht. Nee, sollte sie auch nicht. Ja, darf sie auch gar nicht. Hier gibt es ganz viele Facebook-Gruppen und sowas. Ja, nein, die ist ja gar nicht aufgestellt. Das ist der Wolf und der SPD-Mann, der aber keine Chance hat. Ja, ja. Ja, ist sie nicht jetzt hier Bundesministerium Arbeit und Soziales oder so? Oder so ein Scheiß. Ja, keine Ahnung. Egal, was sie macht. Ja, das ist doch schon das Nächste. Ja, die war Familienministerin. Da war sie scheiße, jetzt wird sie zu Arbeit und Soziales gepackt. Das kann sie auch nicht. Tja. Dumme Plönze, ja? So. Und dann mit ihren dummen Auftritten, immer wenn sie irgend so einen Scheiß labert. Ja, die hat auch den Schuss nicht gehört. So manchen Schuss ja, nicht. Ja, alle miteinander. Da kannst du alle. Shakespeare hat gesagt, zuerst tötet die Rechtsanwälte. Hier, Sieglinde Schröder war die Familienministerin. Ja, ist egal. Ah, Klugscheißer hier. Ja, super. Musste ich mal gerade nachgucken. Ja. Ja? Shakespeare, tötet die Rechtsanwälte zuerst. Nein. Lieber Wilhelm, das hast du falsch gedacht. Zuerst tötet erstmal die Politiker. So. Ja. Was? Schackes Bier, hast du gesagt? Sagte diesen Satz. Ja, glaube ich. Aber lebte der nicht zu einer Zeit der Monarchie, wo es keine Politiker gab, meinst du? Ja, nee, wo die Politiker, die in der Macht waren, dem nicht nur gesagt hätten, du, sondern auch gesagt hätten, Kopf ab. Und wo er das sich vielleicht nicht hätte erlauben können. Who the fuck cares eigentlich? Ja, seinen Kopf ja, wollte er doch nicht verlieren. Du musst auch mal ein bisschen was riskieren. Ja, gut, aber das ist ja schon fast selbst. Selbstmörder. Ach, ist doch scheißegal. Irgendwas ist das schon. Der hat heitere Komödien geschrieben übrigens. Der hat sehr großartige Komödien geschrieben. Aber vor allen Dingen heitere. Auch. Und Problemstücke. Ja. Was ist dein Lieblingswerk von ihm? Ich mag... Also ich muss zugeben, ich habe nicht alle... Also ich mag sehr, mag ich Macbeth und mag den Sommernachtstraum. Ja. Finde ich sehr großartig. Ja, was ich nicht so mag, ist so dieses schwere Drama von ihm. Also sei es Othello, das ist nicht so mein Fall. Oder auch Hamlet. Hamlet hat sich arg gezogen, als ich den gelesen habe. Und ich kann an alle Highschool, was auch immer, Schüler, die das Ganze wirklich in Englisch lesen müssen, ich kann euch verstehen. Es ist ein bisschen Kaugummi-like. Yep. Also es zieht sich schon ganz arg. Wobei es aber auch großartige Verfilmungen gibt, gerade für den Sommernachtstraum. Was habe ich denn da gesehen? Da waren mal ganz tolle. Die fand ich echt super genial. Genau. Ich weiß auch nicht, wie von wem, beziehungsweise mit welchem Schauspieler. Meine Sieglinde, die würde das jetzt sofort wieder wissen. Die können mir das sofort sagen. Ist sehr, sehr lustig. Und hier bekanntestes Werk? Romeo und Julia? Romeo und Julia, ja. Es ist tot gelutscht und tot interpretiert. Da gab es auch hier mal den Film Romeo und Juliet. Wie fandst du den? Welchen? Ich habe ungefähr 800 gesehen. Den mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Komm, geh mir weg mit dem. Ja, ich bin so grün. Soll ich dir ja, mal du bist sagen, dass das der Film ist, den ich tatsächlich im Kino am häufigsten von allen Kinofilmen, die ich jemals gesehen habe. Nicht? Ja, weil der Satz jetzt korrekt ist, scheiße. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich diesen Film mindestens 6, ich glaube aber eher 8-mal im Kino eigentlich gesehen. Musst du den dir 1000-mal anschauen. Genau wie Titanic, den musst du auch millionenfach anschauen. Leute, kauft warum? Shakespeares Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio und kauft euch bitte Titanic und schaut die. Jeden Tag, warum? Mindestens 3-mal. Warum? Weil er stirbt. Du bist nun leidisch. Nein, ich bin einfach doch, nur böse. Doch, weil er so jung und jugendlich aussieht. Nee, ich mag den nicht. Ich kann den so überhaupt nicht leiden. Also ich finde jetzt auch nicht, dass Leonardo DiCaprio der begnadetste Schauspieler der Welt also, ist. Also gegen ihn privat, persönlich, kann ich nichts, werde ich nichts sagen. Er lebt sehr grün, finde ich ganz toll. Schauspielern, ja. Tut mir leid, nein. Aber ich fand die Machart von dem Romeo und Juliet Film total toll. Nee. Ich fand das irgendwie super. Nee. Doch. Nein, so also diese ganzen neumodische Krempelinterpretation. Nee, komm. Doch, ich habe den sehr gerne gesehen. Ich habe den, glaube ich, sogar auch noch irgendwie auf VHS-Kassette oder was. Nee. Wie lange ist denn das her, dass es diesen Film zum Glück, gab? Zum Glück International Movie Database. Kannst du mal gucken. Nee. Da lese ich's lieber. Da lese ich's lieber, ja, das ist nicht verkehrt. Lesen bildet. Lesen bildet. Lesen es sei denn, man liest eine große Boulevardzeitung mit 4 Buchstaben. Ja, was sehr geil ist. Gut. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, mit irgendeinem Horst, der meinte dann so, ja, wissen Sie, ich lese viel Zeitung, aber nicht die Bild, ne? Ich lese viel Zeitung, nicht die Bild, die Zeitung. Ich so, ja, ich habe es langsam verstanden. Ja, aber trifft es trotzdem. Ja. Es gibt ja manche Menschen, die muss keine das nackten Mädchen sehen, ich will die Zeitung lesen. Fand ich großartig. Er war vollkommen. Ich habe gesagt, ja, Sie lesen Zeitung, ja. Aber nicht die Bild, nein. Schlingste Zeitung. Ja, jetzt weiß ich es auch. Mann. Das ging eine halbe Stunde so. Ja, das musst du doch jetzt hier nicht wieder in aller Länge ausbreiten. Das kriegst du jetzt Wort für Wort, kriegst du. Nee, ist gut. Nein. Ja. Mit was nimmst du eigentlich auf? Jetzt aktuell? Hartenbruch, was? Oder jetzt aktuell oder meine eigenen Podcasts? Suchst du ja aus. Also jetzt aktuell mit einem Quicktime-Player. Ja, und sonst? Deine eigenen? Die für das, da worin du investierst, ja? Was dir wichtig ist? Hä? Wo nimmst du das auf? Dann nimmst du auch ein richtiges Mikrofon wahrscheinlich. Der sitzt nämlich in irgendeinem Broadcasting-Studio, ja. Bei dem geht nämlich immer der WDR geht da hausieren, ja, und sagt, dürfen wir mal bei euch eine Radiosendung machen, ne? Und so macht er das, ja, nur hier so, ach ja, Quicktime, komm. Mann, ey. Du pfeifst aber echt ganz schön. Ja. Oh, siehst du, ich habe meine Husttaste, meine Rauschtaste nicht gedrückt und jetzt bin ich wieder ganz leise. Tja, Räuspertaste. Ich hab sowas nicht. Ich drehe mich immer weg. Hast du nicht? Es gibt dann immer so die netten Knarzgeräusche meines Stuhls. Ja, die kann ich auch simulieren, warte. Ja. Ah, geht noch. Warte. Ist viel geiler. Ja, du hast gewonnen, glaube ich. Sehe ich auch so. Wie hast du hier gesehen, so Podcaster-Bedarf ist ja immer ganz groß. Ja. Du hast ja den Zoom H4. Ja, der sehr großartig ist übrigens. Als Field Recorder unschlagbar. Ich habe den alten H4, nicht den N. Der ist großartig, der ist ganz toll. Der ist super. Ja, der ist wirklich ja auch wirklich, wirklich um die Welt gekommen quasi. Also in dem Podcaster-Bereich ist der so ein Top-Teil. Vor allem, wenn ich da kurz mal einhaken darf, wenn du das Ding aus der Packung rausnimmst und siehst, wie plastikmäßig und billig das Ding eigentlich aussieht, da denkst du auch so, oh mein Gott, was ist denn das für ein Scheißding? Und dann war ich auf einer etwas größeren Messe in Köln und ewig voll, ewig laut und ich habe gedacht, naja, oh Gott, ich will jetzt gar nicht wissen, wie sich der Scheiß anhört, aber es hat sich verdammt geil angehört. Also der ist wirklich, wer ihn nicht hat und kein Yeti, der kaufe sich einen Zoom H4. Großartig. Gerade auch, wenn du mehrere Leute bist. Ja, oder ein Zoom H4N. Das ist nämlich das neue Modell. Genau, das ist das neuere Modell. Du magst sogar die integrierten Mikrofons. Die finde ich nicht so prickelnd. Oh doch, die finde ich ganz okay. Ja, ganz doch, okay. Doch, die kann man schon ganz gut ganz okay. Ich finde sie auch ganz okay. Aber ich würde damit nicht irgendwas aufnehmen. Nein. Also das würde ich nicht machen. Also du bist dann so der XLR... Genau, XLR-Kabel, zwei dynamische Mikrofone dran, fertig. Mhm. Mehr brauchst du nicht. Und hört sich großartig an. Und Cubase gibt's auch noch dazu, und gell? Cubase, also bei mir war Cubase 4. Ja, bei dem aktuellen gibt's auf jeden Fall dabei. Ja, bei mir war es auch dabei, ich glaube 4. LE4, ja. 4 oder 3? Weiß es nicht. Warte mal, ich guck mal. Ja, ist doch egal. Ich muss nur ein bisschen nach hinten rollen. Roll du mal rum. Dann habe ich vielleicht jetzt die Möglichkeit, endlich mal zu sagen, was ich hier sagen wollte. Weil es du weißt aber schon, dass ich dich noch höre, ne? Verdammt. Nur so, jetzt nebenbei Information. Ja, erzähl. Zoom hat ja ein neues Gerät rausgebracht. Echt? Welches? Ja. Ist das toller? Und zwar, es ist preiswerter für Einsteiger. Ach, dieses Mini-Ding? Also wenn man, bitte was? Dieses Mini-Ding? Ja, der Zoom H1. Dieser Mikrorekorder, der in jede Hosentasche passen soll. Mikro ist der nicht gerade, also der ist schon groß. Aber das ist der mit diesem Ring oben drüber, ne? Genau, ja. Ja. Mit so einem Doppelmikrofon im Prinzip. Ja. Auch oben drüber. Ja, wie es der H4 oder der H4N auch hat. Ja. Und hat eine 2 GB Micro-SD-Karte dabei und einen Windschutz für Außenaufnahmen und so. Und eine Batterie. Eine, weil mehr braucht das Ding nicht. Ja. Was braucht der Zoom? Und ich weiß gar nicht. 2 oder 3? Er kopiert die Technologie von dem H4N. Und wenn man halt gerade so... schnell mal für unterwegs. So für unterwegs und mal gerade kurz was braucht und so. Da ist der UVP 119 Euro. Ich denke mal, Straßenpreis wird dann wahrscheinlich unter 100 Euro liegen. Um für zwischendurch mal mitzunehmen und ein bisschen was aufzunehmen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Also ich würde den gerne mal testen. Also wenn er so klingt... Also oder wenn er halbwegs so klingt wie der H4, ja. Ja, der H4 bzw. H4N, der kostet ja natürlich auch ein richtiges Sümmchen. Ja, 270 habe ich bezahlt, glaube ich. Ja. 200 oder 370, irgendwie sowas. Ja, 370 hört sich für mich schon fast eher nach dem an, was da bei rauskommt. Ja, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachgucken, aber... Egal. Also Cubase 4 war übrigens dabei. Cubase 4, ja, schön. Was ich aber übrigens nicht nehme. Ich auch nicht. Scheiße. Also weil wir jetzt keine Erfahrungen darüber austauschen können oder weil du einfach nur sagen willst, es ist scheiße, weil du damit nicht zurechtkommst. Mir gefällt die Oberfläche nicht so. Also ich finde den nicht schön. Ich finde den nicht erklärend, sich selbst erklärend. Also das mag sein, dass das ein ultramächtiges und ultra tolles Werkzeug ist und damit, dass du damit super zurechtkommst und alles ganz toll machen kannst, dann muss mir das mal jemand irgendwie erklären, weil ich kann es nicht. Ich finde den abschreckend und... Ja, fasel nicht so lange. Ich wollte nur sagen, Windows. Dass ich... das ist eigentlich die beste Beschreibung. Ich finde das Ding Windows. Ja. Also komplizierter, als es sein müsste. Genau. Was für mich halt eklatant wichtig noch war, warum ich diesen H1 so toll fand, der hat ja nur eine Batterie dabei. Also man kann, was weiß ich, 4 Batterien in seine Tasche mitschleppen, ohne dass es schwer wird. Aber mit einer soll er 10 Stunden laufen. Ja, aber... 10 Stunden, ja. Finde ich super. Ja, also ja, ist klasse. Toll, aber wer nimmt schon 10 Stunden am Stück auf? Ja... Also wenn ich dich lassen würde, du. Ich habe auf der Messe das ist jetzt kein Scheiß, auf der Messe, da kamen 2 Podcasts raus. Der eine ging über ungefähr 1,5 Stunden, der zweite über 4 Stunden und da habe ich noch nicht den ganzen Ausschuss aussortiert gehabt. Also ich hatte irgendwie tatsächlich so innerhalb von 2 Tagen hatten wir irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 12 bis 14 Stunden Audiomaterial. Also ja, wer nimmt schon 10 Stunden auf? Ist ja, aber über 2 Tage. Ja, gut, vielleicht läuft jemand anders auch mit 2 Tage mit so einem durch die Gegend. Aber da hatte ich auch 4 Batterien dabei in der Hand gehalten. So, nein, Quatsch. Ist großartig. Finde ich auch gerade in Also ich würde das Ding auf jeden Fall gerne mal testen. Auch. Ich werde mal demnächst, es soll jetzt im Juni rauskommen. Wir haben ja jetzt Juni. Ja. Ich werde mal in einen Laden meines geringsten Missvertrauens gehen. Ja. Hat der eigentlich Anschlüsse? Der hat Anschlüsse, ja. Weißt du auch welche? Zum Beispiel USB. Ja, nein, ich meine jetzt INT. Der hat. Meine ich nur die USB? Nur USB. Also kriegst kein. Ja, und Kopfhörer halt. Anschluss, ja, aber kriegst kein Mikro dran. Doch, es ist wohl möglich, irgendwie andere Audioquellen oder Mikrofone dran anzuschließen, aber ich weiß nicht worüber. Ah, okay. Weil das war ja so mein Entscheidungsgrund für den H4, weil du da nämlich schön da hast du ja 2 Kombistecker dran, einmal XLR und Klinke. Kriegst ja beides dran. Ja. Und deswegen wollte ich den haben. Wusste ich gar nicht, ja, da wusste ich noch gar nicht, dass er so toll ist, wie er ist. Ja, du hast ja sowieso so eine Tendenz dazu, finde ich gut, habe ich Gutes drüber gehört, das will ich auch haben. Nee, das war so mit aus der Not herausgeboren, weil ich gesagt habe, ey, ich brauche was, das, das und das kann. Und da habe ich mich informiert, was kann denn das, was ich will? Und es waren dann irgendwie 2 und das eine hat irgendwie, keine Ahnung, 600 oder 700 Euro gekostet und dann der Zoom. Und dann war der so die preiswertere Alternative. Und ja, aber der Zoom ist ja auch schon ein eher Pro-Teil als, keine Ahnung. Ja, und das habe ich so gar nicht erfasst, oder so. Als ich mir den bestellt hatte. Weil ich wollte halt einen, der einmal ein Audio-Interface ist. Also mit dem du dann halt auch, wie ich das jetzt gerade mache, das Ding einfach als Audio-Interface an den Rechner ranschmeißen kannst. Du kannst ja damit auch verschiedene Spuren aufnehmen, also 2. Und ich wollte halt einen, der 2 Mikros gleichzeitig aufnehmen kann und zwar auch unterwegs. Warum gibt es eigentlich so wenig Podcasten? Also es gibt ja nicht wenig Podcasten, das ist vielleicht, aber welche, die jetzt so richtig unterhaltsam sind, gibt es recht wenig und wir gehören ja auch nicht dazu. Ja, wir sind... Warum machen wir nicht mal sowas? Wir sind, wieso? Ja, was ist unterhaltsam? Es gibt Leute, ja, 23, die das hier anscheinend unterhaltsam finden. 23, nichts ist so, wie es scheint. Ja, eben. Sind nämlich eigentlich 42. Alles ist 42. Alles ist 42, genau. Nein, aber ja, nö, keine Ahnung. Was ist denn für dich unterhaltsam? Für dich ist unterhaltsam, was du für da selber machst. Also, aber nicht, machst du das ja schon. Ja, Mist. Siehst du. So, erwischt. Vielleicht sollten wir uns so einen Gagschreiber zulegen. Gagschreiber, ja, genau. Ja. Zahlst du den? Nein, ich glaube, dass der, ich glaube, dass irgendjemand sich einfach erbarmt und aus Open Source und sozialem Gedanken heraus sagt, das sind ja die größten Pfeifen der Welt, die machen nichts Lustiges. Aus altruistischem Gedankengut. Ja, ja, einer von den 23. Meinst du, das kommt? Nee, glaube ich nicht. Ja, jemand anders hört uns nicht. Nee, kommt nicht. Vergiss es. Uns followt ja da auch keiner und gibt kein Feedback und so. Nee, Feedback ist schade. Feedback ist wirklich, also da, man muss ja irgendwann mal wissen, ob man das überhaupt weiter betreiben soll. Ja, ich würde einfach nur gerne wissen, warum hört ihr das? Schreibt doch mal in die Kommentare zu dieser Folge, warum ihr das hört. Und zwar alle. Ihr könnt auch mit Pseudonymen, ja, ihr müsst euch nicht outen. Nee, ihr gebt eine falsche E-Mail-Adresse an, ist egal. Schreibt, das ist halt nun mal so, dass diese Kommentarfunktion sowas, schreibt horst@doofkopf.de oder sonst irgendwas da rein, aber meldet euch mal und sagt mal, warum ihr das hört. Ihr könnt auch euch alle Horst nennen. Genau, ihr könnt euch alle Horst nennen. Oder Sieglinde. Oder Sieglinde, und ihr könnt uns auch voll zuranten. Ihr könnt uns fertig machen, ihr könnt uns Tiernamen geben. Du Tiger, du Puma. Waldi. Rex. Genau. Fido. Butterblume. Hansi. Ja, reicht jetzt. Warum heißt eigentlich jeder Kanarien? Nee, Wellensittich war das Wort, was du gesagt hast. Wellensittich Hansi. Ja, weil, keine Ahnung. Hansi. Hansi. Ich würde die auch Horsti nennen. So. Ja, nee. An die Tastaturen tippen, sagen, hey, ihr seid voll toll. Auf die Tastatur fertig löst. Genau. Hey, ihr seid toll. Hey, ihr seid Horste. Hey, ihr seid, keine Ahnung. Ich höre das aus religiösen Gründen, um mich selbst zu geißeln. Ich genau. höre das, weil mir sonst nichts anderes einfällt. Ich habe diesen Podcast abonniert, weil überhaupt sowieso. Ich mich verklickt habe. Und unter welcher Lizenz den aber trotzdem erscheint nicht. Eigentlich Click to Lena? Ich muss sagen, den Titel finde ich großartig. Ich sehe den Link nicht. Den Link? Du hast den nicht in die Shownotes gepackt. Den Link? Click to Lena hast du gerade gesagt? Ja. Ah, Click to Lena, ja. Wie Click to Flash. Mhm. Ja. Finde ich gut. Du mit deiner Lena-Ranterei. Ja, ich fand das ein schönes, Ranterei. Ich fand den einen schönen Titel. Ja. Ja. Weißt du, was das Tolle ist? Click to, ja. Ich kann jeden Scheiß ja machen. Ich kann die Folgen nennen, wie ich will. Ich kann das Intro machen, wie ich will. Ich kann das Outro machen, wie ich will. Warum? Weil es so ist. Genau. Weil es mich ein feuchten Kehricht interessiert. Horst Almighty. Ja, du lehnst da ja alles ab. Du sagst ja immer hier, nee, komm, mach. Nee, ich würde ja auch nichts machen. Wie? Also selbst wenn ich wollte. Ich habe doch nie Zeit. Du wolltest eigentlich. Vor allen Dingen nicht. Hier, guck mal, die Stunde ist rum. Du wolltest mich auch noch was fragen. Ich will dich aber nichts mehr fragen. Nicht mehr? Du hast eingeleitet, ich wollte dich eigentlich was fragen. Ja, dann hast du mich nicht zu Wort kommen lassen, jetzt bin ich eingeschnappt. Och. Och. Mir hat übrigens keiner Kekse geschickt. Mir auch nicht. Ja, du hast auch keine verdient. Wieso hast du denn Kekse verdient? Wofür denn das? Weil, ja, erstens. Jetzt kommt's. Erstens. Ja. Weil ich dich ertrage, weil ich für dich das Weichei gebe, ja. Weil ich dir nicht ständig, wie ich es eigentlich machen sollte, ins Wort falle. Das kannst du ruhig. Und weil ich morgen Geburtstag habe. Ach so. Mhm. So. Wenn man das jetzt zurückrechnet, aber die wissen ja nicht, wann wir aufgenommen haben. Eben. Du deswegen Fuchs. Kann ich das hier auch. Deswegen kann ich das ganz ausgehorstet hier sagen. Es weiß keiner, dass wir am. Was haben wir heute? Es weiß keiner, dass wir am. dass wir am. 38. De Juni aufgenommen haben. Wir haben die. So. Übrigens, weißt du, was mir gerade auch einfällt? Mir hat keiner ein Manuskript geschickt. Keiner ein EPUB. Nein. Ja, die reagieren nicht auf ja. das, was wir sagen. Außerdem, ich schätze mal, ja. dass ein Teil dieser Menschen, die das hört, ja, die hört das unterwegs. Ja. ja, so vielleicht in der Bahn, ja. im Auto, ja. im Bus, ja. im Flugzeug. Ja. Leute, die sich Flieger leisten können, die hören uns nicht an. Nein, die hören uns unterwegs. Ja. Und wenn sie das machen, ja. dann haben die, bis die wieder dort sind, wo sie dir das EPUB zuschicken könnten, Hirnbluten. Schon längst vergessen, was du gesagt Ach so. Hast. Davon bin ich überzeugt. Das würde mir nämlich wahrscheinlich ähnlich gehen. Meinst du? Aber du hast doch ja. hier so ein elektronisches Unterhaltungsgerät mit mobilem Internetzugang. Ja, was ich aber vielleicht in der Hosentasche habe und mir dann nicht aufschreibe in den Terminkalender, hier Vollhorsten, welche, die wollen einen Vollhorst haben und ich habe das gerade zufällig und das gebe ich dem auch. Und dann weiß der noch nicht mal, dass der an horst@podhorst.de schreiben muss vielleicht. Achso, ja gut, das könnte sein. Ja. Da hast du mich sozusagen wieder mal schön rangekriegt. Ja, besser als dich rangenommen. Kein Kommentar. Und schon sind wir wieder mit dem Glied im Kopf. Wir enden mit dem Glied im Kopf. Was auch eine schöne Zweideutigkeit ist, muss ich sagen. Du musst nicht alles in den Mund nehmen. Richtig. Zumindest nicht mehr, Alter. Ja. Hast du eigentlich jetzt schon Pipi in den Augen? Nee, ne? Nee, noch nicht einmal. Siehst du, wir können gar nicht aufhören. Oh Mann, ey. Ja, siehst du, eine Stunde 15 Minuten nehme ich jetzt auf. Und noch nicht einmal Pipi in den Augen. Und noch nicht einmal, also jetzt fang an. Du hast dich nicht angestrengt, das alles. Nee, ich kann doch nicht auf Kommando. Ja, da brauchst du auch gar nicht mehr Finger auf die Tischplatte. Ich kann das nicht. Ich warte. Ich warte. Ich lese mal. Was kann ich vorlesen? Komm, wir lesen einfach so. Wir lesen jeder von uns für sich selbst ja? unsere Feedreader. Also wir lesen die nicht vor, sondern wir lesen einfach mal die aktuellen Nachrichten. So, was uns interessiert. Also das haben wir bestimmt abonniert in unseren. Und dann hören wir einfach mal. Na, hören wir mal rein, was noch bei rumkommt, sagst du? Ja, vielleicht finden wir noch was Lustiges. Rum. Kennst du eigentlich die großartige Seite belauscht.de? Nö, was ist das denn? Das ist Deutschland im O-Ton. Oh Gott. Da kann man, da schreiben irgendwelche Menschen hin, was sie so in der Welt mitgehört haben. Also, was ist denn da Witziges? Vielleicht... Also mein Feedreader ist gerade tot. Also leer. Ja, dann kann man ja in den alten Sachen ein bisschen blättern. Das ist Vergangenheit. Lass die Vergangenheit doch ruhen. Oh. Ja. Oh. Ich habe ein neues Gerät ausgeliehen bekommen. Warum? Weiß ich noch nicht genau. Ich will erst wissen, warum, bevor du mir sagst, was es ist. Damit ich ein bisschen rumexperimentieren und Spaß haben kann. Mhm. Okay, und jetzt möchte ich wissen, nee, eigentlich will ich jetzt nicht mehr wissen, was es ist. Wenn du damit Spaß haben kannst, kann das eigentlich nichts Gutes bedeuten. Das ist ein Tascam US122 USB Audio MIDI Interface. Schön. Damit kann man keinen Spaß haben. Damit kann man Spaß haben. Außerdem wäre ich an deiner Stelle mal ganz ruhig. Weil du hast den Dildo-ähnlichen Yeti vor deinem Gesicht. Aber der ist schön abgetrennt hinter dem hinter dem Überzieherli. Obschutz. Der Popschutz. Obschutz. Ja. Obschutz. Ja. Da ist ja gar nichts Lustiges mehr passiert, glaube ich. Ja, siehst du. Sag ich doch. Alles, die ganze Welt ist unlustig. München, Marienplatz. Ja, so. Ich stehe in den Fanmassen der Meisterfeier zum Sieg des FC Bayern München. Neben mir steht ein junges Paar. Als der Oberbürgermeister Ude den Balkon des Rathauses betritt, buhen die Massen ihn aus. Das Pärchen schaut sich fragend an und spricht einen weiteren Fan an. Er? Warum buhen die den denn aus? Na, weil er blau ist. Sie? Wieso ist der betrunken? Na, der ist ein 60er. Muss man da jetzt lachen? Muss ich das verstanden haben? Nee. Oder weil ich verstehe es nicht. Du verstehst nicht? Nee, Raffi. Blau bedeutet in München, dass du ein Fan der Mannschaft, der Fußballmannschaft. Ach, der 1860er. 1860er jetzt, ist. Jetzt. Ah, ja. Es wird hell. Ja, ist trotzdem nicht lustig. Nee. Wird's, glaube ich, nicht. Da fand ich den, bei McDonald's den MacGyver zum selber basteln, fand ich viel cooler. Oh, ich hab Hunger. Oh, warum? Vielleicht bin ich deswegen so. Ich hab auch Hunger, davon mal ganz abgesehen. Was isst du denn heute? Ich hab schon gegessen. Du hast schon gegessen? Ja, ich habe trotzdem Hunger. Oh. Das ist das. Aber du isst doch sowieso den ganzen Tag, von daher ist das doch egal. Ja, das ist das Schlimmste, wenn du Hunger hast. Aber ich weiß nicht, was ich noch da habe, außerdem guck auf die Uhr. Ich muss ins Bett. 14 Uhr gleich. Ja, ich muss ins Bett. Ja, musst du immer um 14 Uhr. Ich muss. Um 17 Uhr kommt die Pflegerin und dann wirst du wieder verlegt. Und dann muss ich ins Bett, damit ich morgen früh um 4 Uhr aufstehen kann. Nee, Quatsch. Dann, um 4 Uhr. Dann wieder um 4 Uhr, da esse ich ja Mittag. Nee, ich möchte gerne was essen. Ich auch. Ich habe Salat. Bringst du mir einen Döner vorbei? Nee, Döner ist viel zu gesund. Oh. Da ist so Salatzeug drauf. Ja, egal. Ich hätte jetzt so richtig Bock auf einen ordinären Burger. Einen ordinären? Vom Burger 2000 in Bonn. Echt? Kann der das? Oh, der konnte das früher sehr gut. Früher. Ah, früher war alles besser. Früher war alles besser. Ja, da kanntest du mich noch nicht. Immer was. Ja, gut, das ist jetzt nicht. Also, ich kenne so viele Horsts. Da macht der eine mehr oder weniger auch nicht viel. Wir reden hier immer noch über mich, bitte, ja? Nee, über dich sollten wir eigentlich nicht siehste. Reden. Übrigens, das wollte ich jetzt noch jedem sagen, Lolcats gibt es jetzt auch für das iPad. Ja, großartig, oder? Ja, fast. So, komm, ich mal jetzt Feierabend. Ich habe keine Lust mehr. Scheiße. Ohne Tränen in den Augen? Ohne Tränen. Ja, nee, komm, ich kriege nichts mehr auf die Reihe. Mir fällt nichts Lustiges ein. Ich bin nicht lustig, wenn ich unter Zwang stehe. Schieße eigentlich. Geil. We can't stop here. This is a bad country. Ich hoffe, irgendjemand hört das morgens. Weißt du, was ich jetzt mache? Weißt du, was ich jetzt Schönes mache? Ein Steak. Nee. Was denn? Ich gehe jetzt eine rauchen. Oh, das böse Wort. Ja, ich rauche. Haha, genau. Oh. Ich rauche. Kinder, tut das nicht. An alle Minderjährigen, die hier zuhören. Ei, Guy is Elephant Ray Charles. Was? Was? Wenigstens hat mich das Lolcat hier gerockt. Ja, sisse. Hast du Pipi in den Augen gehabt? Nee, nicht wirklich, ach, nee. Aber fand ich sehr lustig. Ja, was machst du jetzt? Eine Rauchen? Ja, ich gehe jetzt eine rauchen, dann esse ich was und dann gehe ich ins Bett. Okay, dann kann ich das jetzt hier mal nutzen, um selber was so zu erzählen. Ja, mach. Ja, mach ich. Mach du nur. Könnt ihr mich noch hören? Ist es schon weg? Hatte schon die Fluppe an. Ja? Nein? Ich bin jetzt gar nicht kreativ. Ich bin so eingeschüchtert. Mal so ganz alleine hier. Könnt ihr eigentlich meinen Rechner fiepen hören? Das macht mich total kirre. Ich werde jetzt noch ein wenig was lesen. Und dann, wenn der vom Rauchen zurück ist, lasse ich die Aufnahme weiterlaufen und laufe selber irgendwo anders hin. Und dann ist die Aufnahme so lang, dass er total verrückt wird, wenn er das Ganze hier zusammenschneiden muss, weil er nicht versteht, warum beide Aufnahmen unterschiedlich lang sind. Und ich einfach auch nichts mehr gesagt habe. Und dann muss er nämlich das Ende suchen und dann muss er nämlich alles anhören, weil er nicht weiß, ob ich vielleicht hinterher nochmal wiederkomme und dann doch noch was sage, was vielleicht eklatant wichtig ist. Das wäre das erste Mal, dass du etwas eklatant Wichtiges gesagt hättest. Du feige Ratte, bist nicht weggegangen. Seit wann gehe ich denn während einer Aufnahme weg? Hä? Wann? Tja. Ja. Also ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Ja, du. Du, ich lass dich ja nie. Ich sorge ja hier für Zucht und Ordnung. Zucht und Ordnung. Sucht vielleicht. Ja, immerhin. Das ist doch lächerlich. Ach komm. Wie sorgst du denn? Du sorgst doch noch nicht mal für mich. Doch. Ich habe keine Kekse zugeschickt gekriegt und von dir habe ich auch keine bekommen. Wie soll ich denn so jemals glücklich werden? Dann gehst du mal auf podcast.de, dann gehst du auch glücklich Cookie. Zu werden. Den habe ich schon. Ja, siehste. Hast du doch, ich weiß gar nicht, was hast du. Hab ich habe den Cookie extra gelöscht, um noch einen zu bekommen. Ja, siehste. Aber die haben nicht geschmeckt. Oh, weißt du, was wunderbar schmeckt? Webseiten. Was? Wunderbar schmecken Kinderschokoladeriegel. Ich glaube, ich habe eine tiefe Sucht an Kinderschokoladeriegeln. Okay. Wirklich. Ich glaube, ich muss in die Betty Ford Klinik. Weil ich süchtig nach Kinderschokoladeriegeln bin. Ich kann nicht einen einzigen Tag leben, ohne einen Kinderschokoladeriegel zu essen. Echt? Also ich kann schon, aber der Tag ist nicht schön. Der wird auch nicht besser dadurch, dass ich den Kinderschokoladeriegel gegessen habe, aber mir geht's für, keine Ahnung, wie lange isst man dann so ein Ding? Eine Minute? Geht's mir unglaublich gut. Sag mal. Ja? Ich hätte es hier gerne alleine durch. Ja, ich lasse mir den wirklich auf die Zunge zergehen. Das ist mein Tageshighlight. Nicht wirklich, weil eigentlich ist mein Leben so schlecht, weil ich ein Horst bin, dass es überhaupt keine Highlights gibt. Aber so dieser Kinderschokoladeriegel lässt mich nicht gänzlich aus dem Fenster springen, sondern am Fenstersims noch einmal nach dem Rahmen greifen und nicht umkehren. Voll überstürzen. Tja. Weil es könnte ja sein, dass man am nächsten Tag noch einen Kinderschokoladeriegel essen kann. So, komm, hier. Ja, so anderthalb Stunden machen wir nicht voll. Ich mach die voll. Nee, komm. Das kannst du den Leuten doch nicht antun. Wer hört denn den Scheiß, ey? 23. Ja, aber die hören eine Stunde. Eine Stunde ist für die okay. Eine Stunde 10, der letzte, war auch noch okay. Aber kannst du jetzt hier keine anderthalb Stunden voll machen? Jetzt überleg mal, wir sind, da kommt ja noch Intro und so davor. Ja, verdammt. Ich will die Leute jetzt mal leiden lassen, weil die nicht sagen, warum die hier zuhören. Das können wir das nächste Mal machen. Wenn sie das nächste Mal kein Feedback machen, dann ziehen wir hier 3 Stunden durch. Und senden mittendrin einfach nur Stille. Mittendrin kommen wir wieder. Ich würde sagen. Ja, du hast recht. Wir machen jetzt Schluss. Was grunzt du denn jetzt schon wieder? Ist jetzt schon Schluss? Nee. Muss ich klicken? Nee. Du sagst ja, warum kicherst du so? Wie so ein Mädchen. Schon besser. Nie wirst du es erfahren. Niemals. In diesem Sinne. Satan. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Ich kann jetzt hier weitermachen, solange ich will. Und du bist raus, weil du Stopp gedrückt hast. Da. Ja. Oh, herrlich. Auf der anderen Aufnahme bist du jetzt immer noch mit drauf. Ich will aber hier diese Spur ganz für mich alleine und keiner versteht, warum ich hier Selbstgespräche führe. Das ist toll. Ich führe nämlich gar keine Selbstgespräche. Nein, der Horst hat aufgelegt und ich habe weitergemacht. Da da di da da da da da da da da di da da da di da da da da da di da da da. Ja, dann schneidest du halt ab. Dann geht dir das Beste halt verloren, wenn du das schneidest. Mir ist das bewusst. Ich singe ein Lied. Ein Lied. Alles knusper. Richtig. Ich musste die nämlich von gestern auf heute verschieben. Ich habe die Macht. Was du gesagt hast, hat aber keiner gehört, weil du dich nicht mehr aufgenommen hast. Glaube ich. Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee, ich tue jetzt so, als würde ich rauchen gehen. Und ich lege nicht auf, ich drücke nicht auf Stopp und ich gehe nicht über los und ziehe keine 4000 Euro ein. Tschüss. Gute Nacht. Will ich nicht von dir. Haha, jetzt hat er aufgelegt. Und ich bin ganz alleine und ich kann machen, was ich will. Ich kann sogar an das Mikro dran lang, was ich heute noch nicht gemacht habe, weil ich kann jetzt hier machen, was ich will. So. Ich kann sogar machen, dass die Luft stinkt. Aber das bringt überhaupt niemandem was. Aber ich kann. Da, da, di, da, da. Ba, ba, da, di, da, da, da. Kennt ihr eigentlich? Nee, kennt ihr nicht. Ich bin sehr unzufrieden mit dieser Aufnahme. Das habt ihr bestimmt alle mitbekommen und der Horst schneidet das bestimmt hier alles ab, was ich hier reinsabbel und babbel. Aber das ist mir egal, das ist mir wert. Vielleicht macht er Outtakes draus. Outtakes. Macht man Outtakes nicht einfach nur, wenn die lustig sind? Seht ihr, jetzt habe ich keinen mehr, der mir die Fragen beantwortet, die ich so habe. Aber ich könnte euch sagen, dass das Wetter momentan sehr schön ist. Und ich deswegen auch noch vorhabe, ein Eis essen zu gehen. Ach ja, ich bin sehr glücklich. Manchmal bin ich nicht so glücklich, aber momentan bin ich sehr glücklich. Ich wollte eigentlich den ganzen Abend wollte ich was erzählen und ich wollte den ganzen Abend was gefragt haben. Und ich weiß einfach nicht mehr was, ich habe es echt vergessen. Es ist einfach raus aus meinem Gehirn. Deswegen ist es ja auch alles gar nicht so lustig. Und deswegen würde ich doch echt gerne mal wissen, warum die drei... Also ich fand die letzte Folge schon nicht so gut. Die ist doch dann viel schlechter noch eigentlich, oder nicht? Und was bedeutet das dann? Warum haben 23 Leute diesen... Ihr abonniert das nur und hört das gar nicht, oder? Ihr habt irgendwann mal auf Abonnieren geklickt, irgendwo bei... iTunes oder im RSS-Reader oder so. Und ja, jetzt vergammelt die Folge da. Jede einzelne. Aber das bedeutet doch eigentlich, müsstet ihr doch mal eine Folge mal gehört haben, um das zu bewerten. Sonst würdet ihr das Abonnement abbrechen. Die Folgen werden ja auch immer länger. Tja. Jeder kann machen, was er will oder es versuchen. Was wollt ihr denn machen? Also was sollen die meisten denn machen, wenn sie frei handeln können? Und vielleicht würden dann die meisten Menschen irgendwas machen, wofür sie normalerweise bestraft werden würden? Also irgendwas, was Unrecht ist oder... Würde jemand, der machen kann, was er will, anderen schaden oder würde der Gutes machen? Das ist die Frage. Das ist wirklich eine Frage, die mich interessiert. Da könnte ich irgendwann mal drüber sprechen. Mit irgendwem. Aber ich habe ja keinen. Ich bin ja alleine hier. Zwischen Wollen und Können klafft ein Riesenabgrund. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, wir sind im Radl da. Ja, wir sind im Radl da. Bin gar nicht mit dem Radl da. Bin eigentlich überhaupt nicht da. Ich bin weg. So. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Das ist wieder GEMA-frei. Ich habe heute eine Seite umgebaut. Die sieht jetzt so schön aus. Eine Webseite natürlich, gell? Ja, das komplette Layout mal angepasst und so. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Da, di, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Das war übrigens das Titellied von Die Brücke am Quai. Das ist ein Film irgendwie von 57. Ich pack das einfach mal in die Shownotes, mal gucken, was da passiert. So. Das ist ein sehr langer Spielfilm gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich fand den auch gar nicht so kurz. Naja, also ich meine jetzt mit kurz, nicht so kurz, meinte ich eher so, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Also kurzweilig. Dann höre ich jetzt auf. Tschüss.